Erster Hiob, höre jetzt meine Worte. Höre gut zu, was ich sage. Zweite Schau, ich öffne meinen Mund. Meine Zunge spricht jetzt. Dritter, meine Worte sind ehrlich. Ich sage klar, was ich weiß. Vierten, Gottes Geist hat mich gemacht. Gottes Atem gibt mir Leben. Fünfter, wenn du kannst, antworte mir. Mach dich bereit und kämpfe gegen mich. Sechster, ich bin vor Gott wie du. Gott hat uns beide aus Erde gemacht. Siebter, du brauchst keine Angst vor mir haben. Ich werde dich nicht verletzen. Achter, aber ich hörte, was du sagtest. Ich hörte deine Worte genau. Neunter, du sagtest, ich bin rein. Ich habe keine schlechten Taten getan. Ich bin schuldlos. Zehnter, du sagtest, Gott sucht Streit mit mir. Er sieht mich als seinen Feind. Elfter, du sagtest, er sperrt meine Füße ein. Er beobachtet alles, was ich tue. Zwölfter, ich sage dir, du hast Unrecht. Gott ist viel größer als ein Mensch. Dreizehnter, warum hast du mit Gott gestritten? Er antwortet nicht auf alle deine Worte. Vierzehnter, Gott spricht oft zu den Menschen. Er spricht einmal, auch zweimal. Aber die Menschen hören nicht zu. Fünfzehnter, Gott spricht im Traum. Er spricht in einer Vision in der Nacht. Das passiert, wenn Menschen tief in ihrem Bett schlafen. Sechzehnter, dann öffnet Gott die Ohren der Menschen. Er gibt ihnen eine Warnung. Siebzehnter, Gott will, dass der Mensch seine schlechten Taten lässt. Er will den Menschen vor Stolz schützen. Achtzehnter, Gott rettet sein Leben vor dem Tod. Er rettet ihn vor dem Sterben durch Gewalt. Neunzehnter, ein Mensch bekommt auch Schmerzen in seinem Bett. Seine Knochen schmerzen immerzu. Zwanzigster, dann schmeckt ihm das Brot nicht mehr. Er mag sein Lieblingsessen nicht mehr. 21. Sein Körper wird dünn. Man sieht seine Knochen deutlich. 22. Er ist fast tot. Er ist dem Tod sehr nah. 23. Dann kommt ein Engel, der für ihn spricht. Dieser Engel sagt dem Menschen, was er tun soll. 24. Der Engel hat Mitleid mit ihm. Er sagt, rette ihn. Lass ihn nicht sterben. Ich habe etwas bekommen, damit er frei ist. 25. Dann wird sein Körper wieder stark. Er wird wieder jung und kräftig. 26. Er betet zu Gott. Gott ist gut zu ihm. Er freut sich über Gott. Gott belohnt ihn für sein gutes Verhalten. 27. Er singt vor den Leuten und sagt, ich habe gesündigt. Ich habe Unrecht getan. Aber Gott hat mich nicht bestraft. 28. Er hat mein Leben gerettet. Er hat mich nicht sterben lassen. Ich lebe und sehe das Licht. 29. Schau, Gott macht dies alles für den Menschen. Er macht es zweimal, dreimal. 30. Gott will ihn vor dem Tod retten. Er will, dass der Mensch das Licht des Lebens sieht. 31. Hiob, pass auf und höre mir zu. Sei still und lass mich reden. 32. Wenn du etwas sagen willst, antworte mir. Sprich, denn ich würde dir gerne zustimmen. 33. Wenn nicht, dann höre mir zu. Sei still, damit ich dir kluge Dinge sage.